Mein Name ist Ryan Dykes und dies sind unsere aktuellen Schlagzeilen. Eröß referiert am MDG, Baumesse in Hoya ein voller Erfolg und Liebenau empfängt Tabellenführer. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am vergangenen Wochenende präsentierten sich über 50 Unternehmen aus den Bereichen Bauen und Renovieren bei der Baumesse Grafschaft Hoya. Samtgemeindebürgermeister Detlef Meyer und Wirtschaftsförderer Jörg Schmelter zogen ein positives Fazit. Mit rund 5000 interessierten Besuchern war die Baumesse gut besucht. Die 10. Auflage findet als Jubiläumsveranstaltung im März 2018 statt. Heute Vormittag referierte Dr. Reinhard Erös am Marion-Dönhoff-Gymnasium in Nienburg. Der ehemalige Oberstarzt der Bundeswehr engagiert sich seit rund 20 Jahren für Kinder und ärztliche Unterstützung in Afghanistan. Mit seinem Vortrag wollte Erös die Schülerinnen und Schüler ermuntern und motivieren, sich für das Allgemeinwohl einzubringen. Dies sei ihm besonders wichtig, betonte er im Interview. Erstens geht es mir darum, bei unserer Jugend, die demnächst ja nun die Zukunft Deutschlands mitgestalten wird, in ihren Berufen Interesse an Politik zu wecken. Und das kann man am Beispiel Afghanistan gut machen. Terrorismus, Islamismus, Männlein-Weiblein-Problem, Dritte Welt, Armut, Reichtum. Also viele, viele Subthemen kann man an Afghanistan übernehmen. Und da geht es mir bei den Vorträgen darum, bei den jungen Leuten Interesse an Politik zu wecken, wenn man das spannend vorträgt, wenn man es authentisch vorträgt, wenn ich nicht professoral eine Vorlesung halte, etwas, was ich aus Büchern kenne. In der vergangenen Woche ist am Nordringkreisel in Nienburg eine Katze angefahren und tödlich verletzt worden. Das Tier lag mehrere Stunden schwer verletzt auf der gut besuchten Straße. Helfer vom Tierheim in Drakenburg und Schessinghausen hatten zu spät über den Fall erfahren. Diese appellieren nun an die Bevölkerung, bei solchen Ereignissen sofort die Polizei oder eines der beiden Tierheime zu informieren. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Der SV Aue Liebenau empfängt im 19. Saisonspiel der Handballverbandsliga den Tabellenführer Plesse Hardenberg. Dieser hat bislang lediglich 3 Spiele verloren und geht als klarer Favorit in diese Begegnung. Die Liebenauer wittern jedoch ihre Außenseiterrolle als Chance. Mit einem Sieg wäre das Thema Aufstieg sogar in realistischer Nähe. Trainer Carsten Thomas fährt die Erwartungen herunter. Wenn wir da gewinnen, natürlich toll, klar, wir nehmen alles mit, was wir kriegen können, dann sehen wir am Ende, was dabei rauskommt, aber grundsätzlich, wenn wir schon sagen, wir stehen da, wo wir jetzt stehen wir schon gut, und wenn wir am Ende Saison 5. sind, dann haben wir eine tolle Saison gespielt und freuen uns alle ganz gewaltig. Das ist für uns schon so ein Spiel, das können wir nur gewinnen, wenn die wirklich einen relativ schlechten Tag haben, und wenn wir müssen, dann wirklich, bei uns muss alles passen, ne? Aber wirklich alles. Beginn des Spiels ist Samstagabend um 19 Uhr in Liebenau. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.